هل يستطيع الأخوة والأخوات أن يسمعوا؟ طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الوضوء في القاموس: الوضوء يأتي بالضم وهو الفعل، وبالفتح ماؤه يعني الوضوء، وهو مصدر أيضا أو لغتان، ويعنى بهما المصدر وقد يعنى بهما الماء. توضأت للصلاة وتوضيت، لغية أو لثغة. هذا طبعا من باب الكلام. عندك موجود الكلام هذا ولا لا؟ موجود كلام. طيب، واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، وقد ثبت عند الشيخين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثبت حديث: الوضوء شطر الإيمان، وأنزل الله فريضته من السماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من سورة المائدة وهي مدنية. واختلف العلماء هل كان فرض بالمدينة أو بمكة، فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الماهض على خلافه. وورد في الوضوء فضائل كثيرة. طيب، لا شك بارك الله فيكم، الوضوء وعندنا مسألة الوضوء بمعنى الفعل نفسه، يعني فعل الشيء نفسه، وهو الوضوء، والوضوء وهو ماءه، يعني الماء المستخدم للوضوء. وأما الوضوء فهو إثالة الماء ورفع الحدث. إثالة ماء رفع حدث، هذا هو الوضوء. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، هو شرط من شروط الصلاة، والشرط هو ما بوجوده يتم الوجود، وبعدمه لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. يعني إذا الإنسان كان مستطيعا ولم يتوضأ، فإن صلاة هذا الإنسان غير صحيحة. وفي هذا حديث ذلك الرجل الذي صلى والنبي صلى الله عليه وسلم وجد في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، بإعادة وضوء الصلاة. وقد ثبت عند الشيخين مرفوعا من حديث أبي هريرة: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال هنا لا يقبل، عدم القبول، لما بارك الله فيكم ينفي الله سبحانه وتعالى أو ينفي النبي صلى الله عليه وسلم القبول، فهذا يدل على إما الشرطية أو الركنية أو الوجوب أو الاستحباب، يعني يدل على إحدى. قد ما الذي جعلنا نقول أنه هنا هو الدليل، دليل الشرطية وليس دليل الركنية؟ بارك الله فيكم، لأن الوضوء ليس من الصلاة، والركن من ماهية الصلاة، أما هذا ليس من ماهية الصلاة، ذاك هو شرط في صحة الصلاة. وذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في قدم أحد الناس أمره بأن يعيد. فذلك قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث هو الحدث، يعني إذا فقد الوضوء حتى يتوضأ ما تقبل هذه الصلاة. فإذا لم يكن، يعني إذا كان مستطيعا وما توضأ، فإن صلاته غير مقبولة. وثبت حديث: الوضوء شطر الإيمان. طبعا الحديث ثبت بلفظ الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وفسره أهل العلم بالوضوء. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. واختلف العلماء هل كان فرض، يعني هل كان فرض هذا الوضوء في مكة أم في المدينة، والمحققون من أهل العلم على أنه في المدينة، لأنه لا يوجد بارك الله فيكم نصوص أنه فرض بمكة، وفيه فضائل كثيرة ستأتي فيهم. طيب، باب الوضوء، كابيتل فن الوضوء، كابيتل فن الوضوء. الوضوء نتيجة بارك الله فيكم بس دسمان فاسا بنوتش دسمان فاسا بنوتش ام الحدث تو بزايتين وان دس بوخت من في دس كبير دبغاه دا في الباسا دبغاه دا في الباسا وان دبغاه في ريتوئل الغشم تسويت فيه دي بوكيت محمد صاصم وان سبايك بغاختر. الوضوء دس اس الو بس اف الوضوء دس اس دي هاندلونج ان في سيلف تسويت دي ريتوئل الغشم وان الوضوء Das andere war, das erste war Al-U. Und dies ist Al-Wadu. Al-Wadu ist das benutzte Wasser für Al-Wudu. Al-Wudu ist die Handlung. Al-Wadu ist das Wasser, was für Al-Wudu benutzt wird. Und man sagt, Tawadda'tu, ich habe Wudu genommen oder zu mir Wudu genommen. Oder Tawadda'tu. Das ist in Ordnung und das ist in Ordnung. Und er sagt, wa'alam, du musst es wissen, anna al-wudu'a min a'azam shurut al-salah. Al-wudu' ist von den wichtigsten Bedingungen für das Gebet. Die Bedingungen für das Gebet, die sind verschieden. Ein davon ist al-wudu'. Der Beweis ist, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Gebet von einem von euch nicht an, wenn diese Person Hadath macht, das heißt, wenn diese Person sein Wudu verliert, außer dass man Wudu, außer dass man sich rituell wäscht, dass man Wudu macht. Betest du ohne Wudu, dann ist dein Gebet ungültig. Warum? Weil das eine Bedingung ist, Wudu zu machen. Die haben hier gewusst, dass das eine Bedingung ist. Weil Barakallahu fikum, Wudu an sich selbst nicht zum Gebet, zu Handlungen des Gebetes gehört. Wenn du betest, dann sagst du Allahu Akbar und am Ende sagst du Salamu alaikum, Salamu alaikum. Al-Wudu gehört nicht dazu. Aber Al-Wudu kommt vor dem Gebet. Du musst Wudu haben. Und deshalb ist Al-Wudu eine Bedingung für das Gebet. Wenn du natürlich Wudu machen kannst, aber wenn du krank bist oder wenn du kein Wasser findest, dann ist das ein anderes Thema. Aber allgemein, Al-Wudu ist eine Bedingung. Und auch Barakallahu fikum, der Prophet sagte, At-Tuhuru Shatrul Iman. Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Und viele Gelehrten sagen, mit Reinheit wird hier gemeint, Al-Wudu. Meinen, Al-Wudu ist die Hälfte des Glaubens. Warum? Weil die sagen, der Glaube besteht aus Taten, aus Taten und Aussagen, oder innerlich und äußerlich. Und die Reinheit des Herzens, das ist innerlich. Und das ist die Hälfte des Glaubens. Und die Reinheit des Körpers, das ist die andere Hälfte. Und die Reinheit des Körpers, für das Gebet, ist Wudu. Deshalb sagen sie, Al-Wudu ist die Hälfte des Glaubens. Und Al-Wudu, natürlich wurde zur Pflicht und zur Pflicht gelegt, in ein Ayah im Koran, in Surat Al-Ma'idah, in Surat Al-Ma'idah, Ayah 6, wo ihr den Glauben verinnerlicht, wenn ihr zum Gebet aufsteht, dann wächst ihr müsst dann die Gesichter und die Hände mit vielen Bogen waschen und ihr müsst mit euren ihr müsst eure Haare streichen und natürlich auch ihre Füße waschen. Das sind die das ist die Aya bezüglich Al-Wudu, Surat Al-Ma'ida, Aya 6. Und diese Sura ist in Medina offenbart wurde. Und deshalb haben die Gelehrten gesagt, die Verpflichtung mit Wudu war in Mekka oder in Medina. Manche sagen, das war in Mekka schon. Aber es gibt keine klaren Anhaltspunkte, dass man sagt, das war in Mekka. Deshalb Al-Wudu wurde uns zur Pflicht gelegt in Medina. In Medina. Das wird diese Waschung, es gab Waschung. Die Leute haben gebetet mit Wudu, davor auch. Aber das war nicht so verpflichtend, bis diese Aya herabgesandt worden ist. Es gibt viele Vorzüge für Al-Wudu. Es gibt viele Vorzüge für Al-Wudu. منها حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة عند مالك وغيره مرفوع إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والحديث كذلك عند مسلم وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنباحي بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء نسبة إلى صنابح بطن من مراد وهو صحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له والحديث عند النسائي وفي هذا المعنى عدة أحاديث أخرى عدة أحاديث أخرى ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة في خلاف المحققون على أنه ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجير الغرة والتحجير طيب طبعا بارك الله فيكم هنا الحديث الأول طبعا في حديث مشهور آخر إذا كان نهر بباب أحدكم واغتسل خمس مرات أكيد يتوضأ أيضا فينزل درانه ما يبقى شيء من خطايا الوضوء بارك الله فيكم الذي يتوضأ تخرج الخطايا من تحت أظفاره تخرج الخطايا من تحت أظفاره وتخرج الخطايا من تحت أشفار عينيه وتخرج الخطايا وكذلك بارك الله فيكم يكفر الله سبحانه وتعالى أو يغفر الله سبحانه وتعالى يتوب عليه من الخطايا التي قام بها. ذلك فضيلة الوضوء فضيلة عظيمة. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، كل خطيئة ينظر إليها بعينه. طبعا هنا بارك الله فيكم المقصود هو أي خطايا الصغيرة، لأن الكبيرة بحاجة إلى توبة، الكبيرة بحاجة إلى توبة. وكذلك شرط في ذلك أنه والله ما يصر على المعصية هذه، ما يصر على المعصية، فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، يعني كل ما يضع ماء فتخرج الخطايا منه. فإذا غسل يديه، إذا بطش كان بطش بيده، كان ظلم وفعل شيئا بيده، فالخطايا بارك الله فيكم تخرج من يديه. إذا غسل رجليه خرجت الخطايا. هنا طبعا ذكر صلوات الله وسلامه عليه، ذكر العين الوجه والعين واليد والرجل، لأنها بارك الله فيكم الأمور المعروفة في الوضوء، ومن الوجه الفم والأنف، ومن الرأس الأذنان والشعر، وطبعا الأمور الأخرى التي طبعا فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ثم الحديث الآخر: إذا تمضمض خرجت الخطايا، إذا استنثر خرجت الخطايا، إذا غسل الوجه خرجت الخطايا، إذا غسل يديه خرجت الخطايا، إذا مسح برأسه خرجت، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، يعني حتى المشي إلى المسجد نافلة للإنسان، يعني توضأ العبد في بيته وخرج إلى المسجد فهو في صلاة. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ قال: طبعا لا، على الأغلب لا، وإنما الذي من خصائص الغرة اللي هو الإنسان لما يمسح بشعره ويغسل وجهه، والغرة هي هذه، والتحجيل هو أنه يأتي بالماء على الأماكن التي يجب أن يغسلها. Wir haben gesagt, es gibt sehr viele Vorzüge bezüglich Al-Wudu. Es gibt sehr viele Vorzüge bezüglich Al-Wudu. Min Hadithi Abu Huraira. Abu Huraira wurde berichtet. Das Hadith ist bei Muslim und das ist auch bei Malik und das ist auch in Sahih al-Jami. Der Prophet sagte, wenn ein Muslim oder ein gläubiger Muslim, wenn ein Muslim oder gläubiger Muslim Wudu macht, wenn dieser sein Gesicht wäscht, dann fallen von seinem Gesicht die Sünden, was man mit seinen Augen gesehen hat, mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen des Wassers. Kharajat, das bedeutet die fallen. Das heißt nicht Khuruj. Ja, ich meine, das ist hier das Wort Kharajat. Ja, Latif. Das könnte Beweis sein. Und Allah salam. Wenn ein Muslim, ein gläubiger Muslim, wenn der Wudu macht, der wäscht doch sein Gesicht. Und wenn er das Gesicht wäscht, dann fallen die Sünden mit dem Wasser weg. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm, die Sünden, was er mit seinen Augen gesehen hat, mit dem letzten Tropfen des Wassers. Wenn dieser Diener seine Hände wäscht, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala, oder fallen die Sünden, was man mit den Händen gemacht hat, verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala diesem Diener die Sünden, was dieser Diener mit seinen Händen gemacht hat. Und sie fallen mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen Wassers. Wenn er dann seine Füße wäscht, dann fallen auch die Sünden, was man mit seinen Füßen gemacht hat. mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen Wassers, bis diese Person rein von Sünden wird. Das ist, machst du richtig Wudu, verzeiht Allah dir deine Sünden und du bist dann rein von Sünden, inshallah. Das bedeutet hier die kleinen Sünden und unter anderen Bedingungen. Nicht, dass man denkt, ja, okay, ich mache die Sünden und dann mache ich Wudu, dann geht alles weg. Nein, die Sache heißt, wenn die Person Allah wirklich um Verzeihung bittet und wenn man keine großen Sünden begeht, aber begeht man große Sünden, begeht man die Sünde immer und immer regelmäßig, dann ist das was anderes. Das ist ein Hadith, barakallahu fiik. Da machen wir uns Gedanken, wie Wudu, subhanallah, von Ajr hat. Pass auf, alles, jede Bewegung, was du machst, jede Bewegung, was du machst, bekommst du dafür Lohn, großen Lohn. Die Sünden fallen. Ja, jetzt, die Sünden fallen, sind die Sünden Körper, damit sie fallen. Das ist eine Barakallahu-Fiik und klare Bedeutung. Man braucht hier nicht zu sagen, das ist metaphorisch. Das ist nicht metaphorisch, das ist nur Verstehen. Das ist nur Verstehen. Das versteht man klar. Barakallahu fikum, auch noch ein Hadith, was Al-Imam Malik und Nasa'i, was Al-Nasa'i und Al-Imam Malik berichtet haben, von Hadith Abdullah As-Sun, pass auf, As-Sunaba bi As-Suna bihi. Ja. الصنابحي الصنابحي عبد الله الصنابحي das auch ein Sahabi, barakallahu fikum, nicht bekannt, عبد الله الصنابحي, aber das ein Sahabi, der hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Diener, wer der gläubige Diener Wudu macht, wenn er seinen Mund wäscht, dann fallen die Sünden vom Munde weg. Und wenn er seine Nase wäscht, dann fallen auch oder kommen die Sünden raus von der Nase. Wenn er sein Gesicht wäscht, dann fallen auch die Khataya, die Sünden von dem Gesicht, bis sie von unter dem Augen, barakallahu fikum, rausfallen. Unter Augenringen rausfallen. Wenn er dann seine Hände wäscht, dann fallen die Sünden auch von den Händen weg, bis sie raus von unter den Nägeln rausfallen. Wenn er dann seinen Kopf streicht, dann fallen auch die Khataya, fallen die Sünden davon weg, bis sie von seinen Ohren wegfallen. Wenn er auch seine Füße wäscht, dann fallen die Khataya oder gehen die Khataya von seinen Füßen weg, bis sie von unter den Zehennägeln wegfallen. Und wenn er zur Moschee geht, dann ist er im Gebet und sein Gebet, was er betet natürlich, ist es zusätzlich für ihn anzurechnen. Subhanallah. Deswegen machst du dein Wudu, dann werden die Sünden so fallen. Barakallahu fikum. Was will man mehr? Machst du Wudu, dann fallen die Sünden weg und Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt dir deine Sünden. Und die Frage, und es gibt natürlich noch andere Hadithe bezüglich Wudu. Es gibt andere Hadithe bezüglich Wudu. Dann die Frage ist, ist Wudu eine Sonderheit für die islamische Nation oder haben auch die anderen, die vor uns waren, auch Wudu gemacht? Die Gelehrten sagen, manche Gelehrten sagen doch, dass es sondern halt andere sagen nein. Auch die anderen Nationen haben Wudu gekannt. Aber Al-Ghurra und Tahjil ist das eine Sonderheit. Al-Ghurra und Tahjil, Barakallahu Fikum, ist, wenn man seine Haare streicht, da hat man diese Barakallahu Fikum, wie heißt das? Ich vergesse immer dieses Wort. Schuss mal Al-Ghurra. Stirnlocke. Stirnlocke. Dass man die auch mit streicht. Und Al-Tahjil, das ist, dass man viel Wasser benutzt, dass man alle Stellen von Wasser oder mit Wasser wäscht beim Wudu. Das ist eine Besonderheit für diese Nation, nicht nur Wudu. Natürlich, wir sehen, dass der Autor schon angefangen hat, sofort Barakallahu Fikum, mit den Vorzügen des Wudu ist. Erstmal mit einer Definition, dann Vorzüge des Wudu, Beweise für Wudu und dann Vorzüge von Wudu. Und dann kommt er sofort, Barakallahu Fikum, zu Siwak, und nach Siwak kommt er zu dem Thema, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wudu gemacht hat. Das heißt, bevor wir weitermachen, erstmal, قبل ما نكمل, wir machen so eine kleine Wiederholung für diese Hadithe, die wir im Vorwort in diesem Kapitel genommen haben. Erstens, Hadith, أولاً Hadith Abi Huraira. قبل ما نكمل, فقط لا حديث بسرعة التي أخذناها, عشان لا ننساها. الحديث الأول حديث أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Das erste Hadith, Allah سبحانه وتعالى akzeptiert das Gebet von euch nicht oder von einem von euch nicht, wenn diese Person Hadath hat, wenn das Wudu unglücklich geworden ist, außer dass die Person Wudu macht. Das wird ohne Wudu wird das Gebet nicht angenommen. الحديث الثاني الوضوء شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان. Das bedeutet, Reinheit ist die Hälfte des Glaubens oder Wudu ist die Hälfte des Glaubens. Drittens, wir haben eine Ayah, die sagt, das ist die Ayah 6 von Surat al-Ma'ida, Al-Ayah al-Sadisa min Surat al-Ma'ida, Barakallahu fikum, Ala wa hiya, Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa kadha ila ayah. Drittens, Barakallahu fikum, die Ayah von Surat al-Ma'idah Ayah 6, das wird, ihr, die den Glauben verinnerlicht, wenn ihr zum Gebet aufsteht, dann wäscht eure Gesichter und Hände und so weiter. Ba'din, fi fada'il al-wudu, akhadna al-hadith al-awwal, hadith Abi Huraira, idha tawadda al-abd al-muslim wal-mu'min, faghasala wajhahu wa kharajat min wajhi kull khati'a nazara ilayya bi'aynihi ma'al ma' aw akhir qatri al-ma'. Dann, Gesicht, dann barakallahu fikum Hände, dann Füße. Yani afwan al-wajh, ba'den al-yadain, ba'den al-rijlain. Das Hadith ist bezüglich Vorzüge des Wudus. Wenn jemand Wudu macht, wenn er sein Gesicht wäscht, dann fallen die Sünden, Allah verzeiht die Sünden, was man mit Augen gesehen hat. Wenn er die Hände wäscht, dann fallen die Sünden, was man mit Händen gemacht hat. Wenn man die Füße wäscht, dann fallen die Sünden, was man mit Füßen gemacht hat, bis diese Person rein von den Sünden wird. Al-Hadith al-Akhar huwa Abdullah al-Sunabihi afwan bihi al-Sunabihi. Der hat gesagt, al-Taban huwa aydan idha tawadda al-Abd al-Mutfatnud man kharaj al-Khataya min fih. Stanzar kharaj al-Khataya min anfih. غسل وجهه وخرجت من وجهه من تحت أشفار عينيه غسل يديه من تحت أصفاره غسل مسح برأسه خرج من رأسه حتى تخرج من أذنيه وغسل رجليه خرج الخطايا من رجله حتى تخرج من تحت أصفار رجله ثم كان يمشي إلى المسجد وصلاته نافلة له. دس بارك الله فيكم. دس حديث ist, wenn die Person, wenn einer von uns Wudu macht und wenn man die Nase, also den Mund wäscht, dann fallen die Khataya, dann fallen die Sünden weg. Wenn man die Nase wäscht, dann fallen die weg. Wenn man Gesicht wäscht, dann kommen sie von unter dem Augen auch weg, alles was man gesehen hat, was man gemacht hat. Wenn man die Hände wäscht, dann fallen die Sünden weg, auch von unter seinen Fingernägeln. Wenn man dann das Haar streicht, dann barakallahu fikum, fallen die Sünden weg, bis die raus von den Ohren kommen, weil man auch auf Ohren streicht. Und wenn man dann die Füße wäscht, dann kommen auch die Sünden weg. Und wenn man in die Moschee geht und wenn man betet, das ist alles zusätzlich für diese Person als Gebet. Das wird als Gebet angerechnet. Das ist, was wir hier gemacht haben. Dann kommen wir zu einem Hadith, inshallah. الحديث الآخر بارك الله فيكم وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا وفي لفظ مع كل صلاة وفي لفظ مع كل صلاة Von Abi Huraira berichtet, dass der Prophet Muhammad sagte, Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Das bedeutet, wäre es nicht streng oder überheblich streng für meine Nation, dann hätte ich meinem Volk oder meiner Umma As-Siwak befohlen zu jedem Wudu. Zu jedem Wudu. Wäre es nicht überheblich streng für meine Umma, hätte ich meiner Umma befohlen, Siwak zu benutzen zu jedem Wudu. Pass auf, Siwak ist klar, was Siwak ist. Dass dieses Stäbchen, barakallahu fikum, was man von Al-Arak, Wurzel von einem Baum, das heißt Al-Arak, der Baum heißt Arak, und die Wurzeln sind diese Siwak. Und das ist barakallahu fikum, eine Reinigung für den Mund, und das ist heutzutage bewiesen, dass dies ein Für uns natürlich ist der Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Aber der Prophet hat das viel benutzt und er hat hier sehr schönes gesagt. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Das bedeutet, ich hätte befohlen, zu jedem Wudu, zu jedem Gebet, Siwak benutzen. Aber das wird schwer für meine Nation. Die können das nicht schaffen. Deshalb hat der Prophet uns nicht befohlen. Und von hier sagen wir, As-Siwak ist beliebt und keine Pflicht. As-Siwak ist beliebt und nicht Pflicht. Wie können wir das wissen? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wäre es nicht schwer, hätte er uns damit befohlen. Aber weil das sehr schwer für uns wird, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns damit nicht befohlen. Das Hadith ist, wie ich schon gesagt habe, bei Malik Ahmed al-Nasa'i, das ist bei Ibn Khuzaymah und bei Bukhari. Und bei Muslim, es gibt, barakallahu fikum, ma'a kulli salah. Das ist zu jedem Gebet. Nicht zu jedem Wudu, zu jedem Gebet. Das ist jetzt die Übersetzung. Und dann ein bisschen vielleicht. طبعا بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في قضية هل ذكره البخاري ولا لا. طبعا البخاري ذكره ولكن بلفظ عند كل صلاة أو مع كل صلاة عفوا مع كل أو عند كل صلاة أو مع كل صلاة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك فقال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم. الحديث أخرجه ابن ماجه ولكن فيه ضعف ولكن له شواهد عديدة في هذا الأمر. وطبعا بارك الله فيكم ورد كذلك أحاديث أخرى ولكن الإنسان ينتبه. أحاديث ورد بالسواك ولكنها ضعيفة مثلا فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. هذا ضعيف، بارك الله فيكم، أخرجه أحمد الدارقطني. فينتبه الإنسان أنه ما يدخل في هذه في هذا الباب. وقال في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فهو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثير ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيم. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث، وجمعه سوك، سوك يعني ككتاب وكتب سوك، ويراد به استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. وعند ذهاب الأسنان كذلك يشرع السواك في حديث، طبعا هناك حديث ضعيف، وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقوله في الحديث: لأمرتهم، أمر إيجاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر للمشقة فصار أمر ندب بلا مري. والحديث دل على تعيين الوقت أي عند كل وضوء، ويستحب في جميع الأوقات، ويشتد استحباب السواك في 5 أوقات، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغيير الفم. قال ابن دقيق العيد: السر فيه أي في السواك عند الصلاة أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العباد. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى برائحة الخبيثة، فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن. الملك عفوا وليس الملك عفوا. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة عن استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام، والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى. وأجيب بأن السواك لا يذهب الخلوف به، فإنه صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة؟ قيل نعم يسن ذلك، قيل لا يسن إلا عند الوضوء في حديث الباب مع كل وضوء، ويقيد إطلاق عند كل صلاة. بارك الله فيكم. طبعا السواك هو هذا العود الذي يستخدمه الإنسان، طبعا ذكر أهل العلم أنه يكون بكل عود يزيل التغيير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان وغير ذلك، ولكن الأصل في السواك أنه من عود الأراك المعروف، والله تعالى على كل. حديث الباب واضح بارك الله فيكم أنه السواك مستحب عند مع كل وضوء ومع كل صلاة، وكذلك عند قراءة القرآن أو عند الاستيقاظ من النوم وعند تغيير الفم. والإنسان يستطيع أن يستخدم السواك دائما كما يحب لأنه مطهرة للفم، وهذا السواك بارك الله فيكم فيه علاج وفي كذلك تغيير لرائحة الفم ولطعم الفم. يستخدم السواك في رمضان وفي غير رمضان. وأما القول بأنه يذهب الخلوف اللي هو رائحة فم الصائم فهذا لا دليل عليه، فيبقى الأصل على الجواز أن الإنسان يستخدم السواك، والله تعالى على وعلم. طيب بارك الله فيكم. ده حديث عن فيجزات فيغ اسمه شفير كمان نفيون هاتش بفولن ده في سواك بنوتشن تو يد موضوع ده سوى تفند وضوء مر ده بزوت سو سواك. Und hier dieses Hadith, Barakallahu Fikum, wir müssen aufpassen. Normalerweise dieses Hadith ist eine Art von Pflicht, Verpflichtung. Aber das Hadith ist hier, weil der Prophet sagte, wäre es nicht schwer, hätte ich. Aber weil er das nicht befohlen hat in dieser Form, dann ist das beliebt. Es gibt manche, die haben gesagt, Siwak ist Pflicht, aber Siwak ist beliebt, barakallahu fikum. Und die Beliebtheit von Siwak kommt, weil Siwak, das ist ein Gesundheit oder das ist ein Heilmittel für die Zähne und für den Mund. Nicht nur für Zähne, sondern auch für Fleisch, Zahnfleisch und natürlich auch barakallahu fikum. Das ist Reinigung für den Mund. Es gibt manche Hadith, es gibt mehr als 100 Hadithe bezüglich Siwak. Und das ist eine Sunna, die klar ist. Und subhanallah, 100 Hadithe und viele Leute benutzen das nicht. Normalerweise, wenn man das benutzt, ist das mit großen Ajr auch verbunden, speziell Siwak, weil der Prophet das gesagt hat. Es gibt aber auch Hadithe, die daif sind. Hadithe, die schwach sind. Mit, zum Beispiel, die haben bei Ahmed und Ibn Khuzaima, es gibt einen daif Hadith, wenn man ein Gebet betet und da benutzt man davor Siwak, es ist 70 Mal besser als ein Gebet ohne Siwak. Und das ist ein daif Hadith. Aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und es gibt auch ein Hadith, Siwak min Sunan al-Mursalin. Das ist Sunna von den Propheten. Deshalb soll man aufpassen und nicht jede Sache, barakallahu fikum, nehmen. Auf jeden Fall, Siwak ist dieser Arak, von Arak, diese Wurzel von diesem Baum. Und manche Gelehrte haben gesagt, dass es mit jedem Stäbchen, was diesen Sinn bestätigt. Auf jeden Fall, wann benutzt man Siwak? Man benutzt Siwak, wann man will. Also du kannst Siwak von früh bis abend benutzen, wie du willst. Aber es gibt, barakallahu fikum, bestimmte Zeiten, wo wir klare Beweise dafür haben. Und das sind, wenn man betet, beim Beten. Aber nicht barakallahu fikum, dass man vor jedem Gebet sofort tak tak tak macht. Sondern da kann man zum Beispiel davor vor dem Gebet, das heißt 5 Minuten, 10 Minuten, nicht unbedingt, wenn man in der Reihe steht. Pass auf. Nach dem Wudu, ja, natürlich. Zweitens, wenn man Wudu macht. Drittens, wenn man Koran liest. Viertens, wenn man vom Schlafen aufgestanden ist. Und fünftens, wenn man Mundgeruch oder Veränderung im Mund fühlt, nach dem Essen, nach dem Mundgeruch oder so weiter. Siwak benutzt man während Fasten oder nicht Fasten. Also fastest du, kannst du Siwak benutzen. Fastest du nicht, auch kannst du Siwak benutzen. Dass manche Gelehrten gesagt haben, wenn du während Fasten Siwak benutzt, ist unbeliebt, das ist ohne Beweis. Weil barakallahu fikum, die haben gesagt, ja, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat im Hadith, dass Allah sagt, wa la khulufu fi atibu indallahi min rihil misk. Das ist der Mundgeruch eines Fastenden ist angenehmer bei Allah subhanahu wa ta'ala als der Geruch vom besten Parfüm. Das ist gesagt, wenn man Siwak benutzt, dann wird diesen Geruch weg. Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Siwak benutzt während Fasten. Deshalb kann man auch Siwak benutzen während Fasten. Natürlich, barakallahu fikum, Siwak benutzt man in allen Fällen und das ist gesund von einer Seite und das ist auch religiöse Handlung von der anderen Seite mit großen barakallahu fikum Ajr. Deshalb soll man benutzen. Das ist nicht Pflicht, aber das ist beliebt. Und wenn das auch beliebt ist, wenn du das praktizieren kannst, warum nicht? Wie ich schon gesagt habe, barakallahu fikum, ein Gelehrter sagt, 100 Hadithe sind bezüglich Siwak und die Leute benutzen das nicht. Okay. Das andere Hadith, ich denke, wir stoppen bis hier. Ich werde nur das Hadith sagen auf Arabisch, erklären und dann das nächste Mal erklären wir dieses Hadith. Das ist das Wichtigste in unserem Kapitel jetzt. إن شاء الله فقط بارك الله فيكم. سأقول الحديث وأقرأ الحديث وبعدين أترجم هذا الحديث في المرة القادمة إن شاء الله نشرح هذا الحديث. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. والحديث عند البخاري ومسلم. هذا أفضل الأحاديث التي جاءت في الوضوء، أفضلها عند أهل العلم، وطبعا شرح فيه كل شيء، وهو حديث حمران مولى عثمان رضوان الله عليه. وعثمان هو عثمان بن عفان رضوان الله. طيب ده حديث بارك الله فيكم، بس في هوته في غير نوته تو اند كومن بديت الحديث. حمران بارك الله فيكم افاددينا فون عثمان دزاكت عثمان هات وفا بستل بس من وفا انجلت في وضوء هي دان هات عثمان دغاي مال زين هندي غفاشل غايما دي هندي غفاشل دان هات دن مند غفاشل والنازة دان هات ايه دغاي مال زين جزيشت غفاشل دان دغاي مال زين رخت هند بسوئلن بوغن und dreimal die linke oder so viel mal auf die linke, das wird dreimal die linke. Dann hat er seinen Kopf gestrichen, auf seinen Kopf gestrichen. Dann hat er seinen rechten Fuß, bis zu Knöcheln dreimal gewaschen und den linken auch. Und dann sagte er, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat so Wudu gemacht, wie ich das jetzt gemacht habe. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Das werden wir, inshallah, das nächste Mal erklären. Mit anderen Hadithen auch. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fima kathira. Wenn man Fragen hat, da können wir mal Fragen stellen, inshallah. Na. Ja, du kannst Tuch benutzen. Kann man nach dem Wudu abtrocknen? Ja, kann man. Kann man Tuch benutzen? Ja, kann man. Zahnpasta auch kannst du benutzen, aber Siwak ist mit mehr Ajr. Siwak ist mit mehr Ajr, Allah. Aber man kann auch Zahnpasta oder andere Dinge benutzen, weil das auch der Sinn von Siwak bestätigt. Aber mehr Ajr ist mit Sicherheit Siwak. Ohne Zweifel, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das speziell gesagt hat, Siwak. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja, das ist bekannt, Siwak. Das ist von diesem Baum. Ja, wenn das auch dieselbe Bedeutung hat von Siwak, dann kein Problem. Wie Ich kenne diese Geschichte nicht. Ja, Kenne ich nicht. Allah. Ja. wenn die Brüder und Schwestern im Internet haben, Fragen haben, hat jemand Fragen im Internet, der Tipp 7? Hat jemand Fragen im Internet, der Tipp 4 geben? Auf dem Tipp? Sammelt. Okay, dann schickt eure Fragen an Najib. Najib Khobam. Dann Barakallahu fikum, er schickt mir das. Schickt eure Fragen an Najib und er schickt mir. Tafadal bitte. Was ist mit dem Gnade? Das heißt, die Sünden mit der Nase, du. Das heißt, die Sünden, die, weil du normalerweise bei Wudu, du wäschst deinen Mund und deine Nase und so was, dass sie rausfallen. Das wird, weil das Wasser, die Tropfen, die kommen in der Nase und im Mund. Und das wird hier gemeint, subhanallah, das Hadith ist sehr schön von zwei Seiten. Eine Seite ist das eine Erklärung von Wudu nochmal. Von dieser Seite das Erklärung, von der anderen Seite, dass die Sünden fallen. Das heißt, der sagt hier zum Beispiel in dem Hadith, wenn er sein Haar streicht, dann kommen die Sünden weg von seinen Ohren. Weil er normalerweise Haare und Ohren. Ja. Das ist gleich. Allah ta'ala. A'la. Wa a'la. نعم هو عند كل وضوء وعند كل صلاة عند كل صلاة عند البخاري مسلم أو مع كل صلاة وأما عند الإمام مالك في الموطأ وأحمد والنسائي فهو عند كل وضوء العندية مو معناتها أن الإنسان لازم يكون واقف بالصف مشان يعملها دائما إنما عند كل صلاة نعم إيه نعم جيد إيه بس مو ضروري إنه دائما يكون في الصف صح بس مو ضروري في الصف عند الإقامة قال مع كل صلاة ما قال عندنا كل إقامة يعني مرة عملها الواحد أوكي مرتين لا بس دائما دائما بالإقامة يعمل السواك وين دليل ايه يعمل سواك ايه شو ما خطأ صحيح طبيعي مو ضروري لأنه مو واجب الليل لا مفهوم الكلام ما بعرف انت شلون فهمت هيك ولكن ليس قلت ما يجعل ما في كل ما نافي للإقامة يوقف وعند كل صلاة يبقى يعمل هيك هذا هو القصد انه ليس عند كل وقوف انما مع كل صلاة لا شك يعمل سواك انا قلت يعمل السواك متى ما يريد متى ما يحب بعد الصلاة قبل الصلاة بالليل بنهار هو أمر مستحب ولكن الاستحباب أكثر في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرناها نعم بدأ سورة المعدة Da steht nicht Mund, da steht nicht Nase, da steht kein Ohren, da steht nicht Bismillah, steht vieles nicht. Das sind die Allgemeinen, weil zum Gesicht gehört Mund und Nase. Und zum Kopf gehören die Ohren. Es gibt andere auch Hadithe, da muss man kombinieren alle Beweise, was wir haben. Nicht nur die Fatwa. Wenn das Wasser nicht durchlässig ist, dann geht es nicht. Ja, geht nicht. Wenn Sie erlauben, habe ich eine Frage zum Unterricht von gestern. Ist es für Frauen auch Pflicht, wie für Männer, vor jedem Gebet Adhan und Iqama zu sprechen? Ist diese Pflichtbedingung für das Gebet gibt es verschiedene Meinungen darüber. Nein, das ist keine Pflicht für Frauen, dass sie Adhan und Iqama machen. Sowieso Adhan und Iqama, das ist keine Bedingung für das Gebet, sondern das ist eine Pflicht. Und eine Pflicht ist anders als Bedingung. Bedingung ist, wenn du das nicht machst, dann ist dein Gebet ungültig. Aber Adhan und Iqama, die sind Pflicht. Das heißt, wenn du das nicht machst absichtlich, dann hast du weniger Ajr. Du hast eine sozusagen Sünde begangen. Aber für Frauen ist es beliebt, dass sie das machen. Wallahu ta'ala ala ala. Ibn Umar wurde gefragt, soll eine Frau Adhan und Iqama zum Gebet machen? Da hat gesagt, anha an dikrillah. Das bedeutet, darf ich das Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala verbieten? Natürlich nicht. Das bedeutet, sie machen auch Adhan und Iqama. Sowieso ist das keine Bedingung, bitte. Bedingung ist in der Religion anders als Verpflichtung oder als Sunnah. Welche Bäume können noch für den Siwak benutzt werden, vor allem in Europa? Siwak. Was man die, so wie Siwak ist. Allahu alam jetzt, welche Bäume da sind. Verliert man sein Wudu, wenn man blutet, Haare schneidet oder Fingernägel schneidet? Bei Haare schneiden, bei Fingernägel schneiden, verliert man definitiv Wudu nicht. Hast du deine Haare geschnitten oder deine Fingernägel? Mit Sicherheit, mit Gewissheit ist dein Wudu noch gültig. Aber wenn man blutet, es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Manche sagen, man verliert Wudu, andere sagen, man verliert Wudu nicht. Und das ist die richtige Aussage, Wallahu ta'ala ala wa ala. Das bedeutet, man verliert Wudu nicht, man hat noch Wudu. Wieso ist bei einigen Muslimen üblich ist, dass sie anstatt Sand auch Stein benutzen? Weil wenn auf der Tayammum, bezüglich Tayammum, ja, weil die das nicht wissen, erlaubt ist doch auch Stein aus Lehm anstatt Sand, weil das Produkt aus Erde ist das nur erlaubt, wenn kein Sand, keine Erde da ist, oder darf man das immer benutzen? Normalerweise für Tayammum, du brauchst eine Oberfläche. Du brauchst eine staubige Oberfläche. Wenn auch Stein staubige Oberfläche ist, dann kannst du das für Tayammum benutzen, kein Problem. Jetzt kommen wir. Hat der Siwak gemäß der Sunna eine bestimmte Länge und Dicke, keine bestimmte Länge und keine bestimmte Dicke, Barakallahu fikum. Siwak ist Siwak, wenn das 2 cm ist oder wenn das 15 Meter ist. Siwak ist Siwak. Und wenn das so dick ist oder so dick, lachen. Nein, das hat nicht zu sagen. Es gibt manche, die sagen, das muss zwei Handbreiten sein. Siwak. Zwei Spannen. Muss. Mashallah. Bei euch, die sind super, weil die Khuruj machen. Tayyip. Hat die noch Fragen? Im Kopf bei Streichen? Ja. Nur einfach so streichen. Ja, einmal. Ja, das Sand nass ist und dann machst du das nur schnell. Auf jeden Fall, das werden wir alles erklären in den anderen Unterrichten, in den zukünftigen Unterrichten, inshallah. Weil wir sind jetzt bei Hadith 29 und dann machen wir nächstes Mal 30, denke ich. Dann machen wir Hadith Ali. Und dann, ich meine, wir machen richtig ein paar Hadithe. Ja, die sind ja viele Hadithe, subhanallah, bezüglich Wudu. Du hast viele Hadithe gesagt. Nein, mein Hadith von dem Buch ist nur 29. Das ist Hadith mit Siwak. Aber die anderen, die waren nur Vorwort. Ja. Aber wir sind jetzt bei Hadith 30. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا رضي الله سبحانه وتعالى فنيان فنويك أنيما والحمد لله رب العالمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ich weiß nicht بارك الله فيكم ob heute um 10 das wird langsam